Lucia gesagt hat, nämlich den Unterschied zwischen Geschichte und Erinnerung. Geschichte und Erinnerung sind nicht dasselbe. Und ich habe mich mit diesem Thema sehr lange befasst, weil ich mit mündlicher Geschichte, Oral History, gearbeitet habe. Ich habe ja jetzt seit 15 Jahren habe ich Interviews gemacht mit Männern und mit Frauen. Und habe da diesen Unterschied sehr gut gemerkt und habe auch sehr viel erfahren über den Unterschied der Erinnerung von Männern und Frauen. Es stimmt auch, was Lucia gesagt hat, dass es keine Theorie der Erinnerung gibt, die das Geschlecht berücksichtigen würde. Aber ich glaube, dass es im Zusammenhang mit der mündlichen Geschichte eine sehr ausführliche Theorie der Erinnerung gibt, die für Frauengeschichte sehr wichtig ist. Also auch wenn es vor allem Männer sind, die über die Erinnerung nachgedacht haben, über den Unterschied zwischen kollektiver Erinnerung und individueller Erinnerung. Ich denke, diese Dinge sind auch sehr, sehr wichtig für die Frauengeschichte. Ja, ich glaube, ich habe zwei wesentliche Unterschiede, würde ich meinen, gibt es im Gedächtnis zwischen Männern und Frauen. Einmal, dass es für Frauen nicht leicht ist, sich selbst zum Thema zu machen. Frauen sind es nicht gewohnt, über sich selbst zu sprechen und sie haben auch große Widerstände dagegen. Also ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass man Frauen überreden muss, sie drängen muss, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wenn Frauen dann über ihre Erinnerungen sprechen, dass diese Erinnerungen sehr, sehr spannend sind, weil sie wirklich Informationen enthalten, die von Interviews mit Männern nicht so leicht herauskommen. Und hier vor allem der Begriff der Subjektivität. Also was Subjektivität in der Geschichte bedeutet, wie bestimmte Ereignisse der großen Politik sich in die wirklich individuelle Lebensgeschichte niederschlagen, das kann man viel eher von Frauen als von Männern erfahren. Und deswegen denke ich mir, dass Interviews mit Frauen, dass die Gespräche mit Frauen nicht nur ganz wichtig sind, um zu erfahren, wie die Frauen gelebt haben, sondern dass die auch ganz, ganz wichtig sind, um die Geschichte überhaupt besser zu verstehen. Also ich denke mir, die Geschichte, vor allem auch in Südtirol, ist nur dann zu verstehen, wenn man tatsächlich auch die Erinnerungen von Frauen ernst nimmt. Ich werde danach noch einige Beispiele dazu machen. Ich möchte zuerst nur sagen, dass ich selber auch große Schwierigkeiten gehabt habe, die Erinnerungen von Frauen zu verstehen. Obwohl ich eine Frau bin und obwohl ich schon während meines Studiums mich mit historischer Frauenforschung beschäftigt habe, war ich zunächst irgendwie ratlos vor den Erinnerungen der Frauen, was im Nachhinein auch gar nicht erstaunlich ist. Ich habe eine ganz traditionelle Geschichtsausbildung durchlaufen. Ich bin in die Schule gegangen und habe dort den Geschichtsunterricht gehört. Ich habe auf der Universität die Geschichtevorlesungen gehört. Ich habe ein bestimmtes Bild von Geschichte im Kopf gehabt. Ich habe zwar gewusst, dass dieses Bild irgendwie zu hinterfragen wäre, aber ich habe kein anderes Bild gehabt. Dieses andere Bild kann man sich nicht einfach so entwerfen. Dieses andere Bild von Geschichte, das muss man sich erst mühsam erarbeiten. Und für mich waren die Gespräche mit Frauen hier ein ganz, ganz wichtiger Weg. Also ich habe diese Gespräche mit Frauen durchgelesen und habe mir gedacht, was wollen mir diese Frauen eigentlich sagen? Ist das wirklich so wichtig, was mir diese Frauen erzählen? Und ich habe sehr lange gebraucht, um diese Erfahrungen von Frauen tatsächlich zu verstehen. Aber jetzt glaube ich, dass ich viele Dinge, die ich jetzt über die Geschichte Südtirols sagen kann, diesen Gesprächen mit den Frauen zu verdanken habe. Also ich glaube, wir reden ja in den letzten Jahren sehr oft davon, dass es möglich sein müsste, die Geschichte Südtirols endlich anders zu sehen als immer mit diesem ethnischen Blickwinkel, dass es möglich sein müsste, nicht nur eine italienische Geschichte und eine deutsche Geschichte zu haben, sondern dass es doch auch möglich sein müsste, eine gemeinsame Geschichte zu haben. Und ich weiß inzwischen, dass es möglich ist, vor allem wenn wir uns die Erfahrungen der Frauen anhören würden. Ein ganz konkretes Beispiel, die Erinnerungen von Frauen, die in den 30er Jahren in die semi-rurale Zone gekommen sind und dort in einer fremden Umgebung versucht haben, ihren Alltag zu bewältigen, mit ihren Kindern sich in diesem, an diesem Ort irgendwie heimisch zu fühlen, unter den Bedingungen des Faschismus. Diese Erfahrungen sind sehr, sehr ähnlich mit jenen von Frauen, die in den 40er Jahren ausgewandert sind nach Österreich und nach Deutschland und dort wieder sozusagen dagestanden sind mit ihren Kindern und versuchen mussten, sich irgendwie hier zurechtzufinden. Denn bei beiden Frauen waren so die Männer waren hier irgendwie versorgt, nicht? Die Männer, die italienischen Männer, die in die semi-rurale Zone gekommen sind, die haben ihren Arbeitsplatz in der Fabrik gehabt und haben dort auch ihre Identität bekommen, während es für die Frauen viel schwieriger war und viel widersprüchlicher war, sich hier zurechtzufinden. Und dasselbe gilt für die Südtiroler Frauen, die ausgewandert sind. Die Männer sind meistens sofort in die Wehrmacht eingezogen worden und waren sozusagen irgendwie aller Fragen enthoben und die Frauen mussten sozusagen dieses Leben bewältigen. Also ich denke mir, das ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass es sehr wohl eine gemeinsame Geschichte gibt, wenn man sozusagen die Geschichte auf die Lebenswirklichkeit der Menschen überträgt. Und es sind nun mal die Frauen, die die Expertinnen des Alltags sind und wo die Geschichte der Frauen uns sehr viel weiterhelfen kann. Und eine zweite Erfahrung möchte ich erzählen. Ich habe mit Frauen Interviews auch geführt, die als Häftlinge im Lager Bozen waren, die verwandt waren mit Deserteuren und deswegen ins Lager Bozen eingesperrt wurden. Und da, glaube ich, ist es auch für mich ganz wichtig gewesen zu verstehen, was bedeutet eigentlich Mut, was bedeutet eigentlich Stärke. Und die Lucia hat vorhin geredet von starker Identität, also starker Identität, schwacher Identität, was das bedeutet. Und ich denke mir, da muss man eben auch noch einmal den Begriff der Stärke neu definieren. Diese Frauen, die dort im Lager Bozen waren, waren ganz einfache Bauersfrauen, ohne besondere schulische Bildung, ohne besondere politische Bildung. Und trotzdem haben sie Mut gezeigt, sozusagen jeden Tag in diesen Lagerbedingungen nicht nur zu überleben, sondern für ihre Würde als Menschen zu kämpfen und für ihre Würde auch als Frauen zu kämpfen, die mich sehr beeindruckt hat. Und da ist noch ein Punkt, den die Lucia schon angesprochen hat, die Bedeutung des Körpers, die Bedeutung der Körperlichkeit. Es waren zum Beispiel die Frauen, die im Lager Bozen gesagt haben, es war ganz wichtig, wir haben geschaut, wir hatten einen Kamm und diesen Kamm haben wir uns ausgeliehen, damit sich jede kämmen konnte. Und dieses Kämmen, das war eben ein Akt des Widerstandes gegen die Aufseher im Lager, die ja sozusagen deren Aufgabe es war, diesen Menschen, die hier waren, ihre ganze Integrität auch zu nehmen. Auch das wurde schon angesprochen. Ich glaube, Geschichtsbewusstsein und historische Identität bekommen wir nicht nur über Texte. Also es ist schon angesprochen worden, dass die Erfahrungen der Frauen in den Geschichtsbüchern fehlen, dass die Erfahrungen der Frauen auch in Archiven fehlen, dass es keine oder nur sehr wenige Quellen zur Frauengeschichte gibt. Geschichtsbewusstsein wird aber eben auch vermittelt über die Medien vor allem, aber auch sozusagen über sichtbare Dinge. Pierre Nora hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Orte der Erinnerung, und hat gesagt, jede Erinnerung braucht auch Orte, und das wissen wir auch, das weiß vor allem die Politik. Wenn sie Straßen nach berühmten Persönlichkeiten, Männern benennt, wenn Schulgebäude nach Männern benannt werden. Also auch hier, auch auf dieser Ebene, müssen wir das Fehlen der Frauen feststellen. Und ich glaube, dieses Fehlen hat eine ganz große Bedeutung, dass nämlich Frauen permanent in Räumen leben, in Städten leben, in denen sie praktisch nicht vorkommen. Also die Claudia de Medici ist in dem Fall eine Ausnahme, aber sie war ja auch eine Landesfürstin, und sozusagen, das sind natürlich nur wenige Frauen Landesfürstinnen, die bekommen dann auch eine Bibliothek oder eine Schule oder eine Straße. Also einmal das Fehlen der Frauen im öffentlichen Raum, und das Zweite, sie fehlen nicht nur, sie werden auch verzerrt dargestellt. Das heißt, es gibt ja dann wieder Denkmäler, wo Frauenfiguren sind. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Sisi in Meran, sondern ich meine vor allem diese Statuen aus dem 19. Jahrhundert im Zuge des Nationalismus, wo sehr viele Nationen, also die France, die Germania, aber auch die Vittoria, die Justitia, all das sozusagen, diese gesellschaftspolitischen Werte, die werden von Frauen dargestellt. Natürlich nicht von realen Frauen, sondern hier wird passiert genau etwas, was wir immer wieder auch in anderen Zusammenhängen kennen, dass Frauen nicht als konkrete Menschen wahrgenommen werden, sondern dass aus Frauen Bildern gemacht werden, und dass diese Bilder dann dazu dienen, sozusagen der Gesellschaft eine bestimmte Richtung zu geben. Ganz besonders auffallend ist das zum Beispiel auch im Faschismus, wo diese Aufopferung, die Aufopferung, die eigentlich sozusagen als traditionelle weibliche Opfert, die Frauen, die sich für die Kinder aufopfern, und genau diese typisch weibliche Opferhaltung wird zum Beispiel im Faschismus dann für die ganze Gesellschaft eingefordert, ganz besonders dann auch von den Soldaten, die sich für die Heimat aufopfern sollen. Und natürlich sind die Kriegerdenkmäler dann wieder ein ganz besonderer Ort, wo Frauen vorkommen, so die Pietà oder die Figur der Pietà, die immer wieder auf den Kriegerdenkmälern ist, um sozusagen diesem Krieg auch einen Sinn zu geben, um sozusagen diesen Verlust des Krieges, die Frauen sind ja auch immer dazu da, zu trösten, Wunden zu heilen, und auch das wird in den Kriegerdenkmälern sozusagen zur kollektiven öffentlichen Aufgabe der Frauen. Ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist und der jetzt auch in Bozen eine ganz besondere Bedeutung hat, also wie können sich Frauen ihre Erinnerung aneignen, wie können Frauen sozusagen ihrer Geschichte bewusst werden, wenn man so will. Und es ist tatsächlich so, dass seit die Frauengeschichtsschreibung, also seit der Frauenbewegung in den 70er Jahren, die Frauengeschichtsschreibung große Fortschritte gemacht hat. Historikerinnen haben sehr viel und sehr gute Arbeit geleistet, die Geschichte der Frauen aufzuarbeiten. Wir wissen jetzt sehr vieles über Frauenleben im Mittelalter oder Frauenleben in der Neuzeit. Aber es stimmt, wir wissen eigentlich sehr wenig über die Geschichte der Frauenbewegung, vor allem der zweiten Frauenbewegung. Und das hat sicher etwas damit zu tun, dass diese Geschichte auch schwierig zu erzählen ist mit den Kategorien, die wir sozusagen zurzeit zur Verfügung haben. Lydia hat diese Erfahrung, also diese Selbsterfahrungsgruppen angesprochen, und natürlich ist es sehr schwierig, die Geschichte dieser Selbsterfahrungsgruppen in den traditionellen Kategorien der Geschichtsschreibung darzustellen. Und es ist auch verständlich, dass es innerhalb der Frauen anfangs ein großes Misstrauen gegeben hat gegenüber traditionellen Archiven. Also Frauen, die bei der Frauenbewegung aktiv waren, hatten eigentlich überhaupt keine Lust, ihre Erfahrungen, ihre Dokumente in den traditionellen Archiven einzubinden, weil sie davor Angst hatten, dass sozusagen diese Quellen, die ja sozusagen unmittelbar aus einer politischen Praxis kommen, wenn sie in die Universität, in die Archive hineinkommen, plötzlich totes Material werden, dass sie sozusagen ihre ganze Lebendigkeit verlieren und akademisch werden und deswegen keine politische Sprengkraft mehr haben. Das heißt, die Frauenbewegung zu historisieren hat für viele Frauen irgendwie die Gefahr bedeutet, die Frauenbewegung zu beenden. Und diese Angst ist durchaus verständlich, aber sie ist natürlich auch gefährlich und da hat es auch unter den Frauen, glaube ich, ein Umdenken gegeben seit den 80er, 90er Jahren gibt es immer mehr Frauen, auch die Luisa Passerini ist zum Beispiel eine, die fordert, dass diese Geschichte geschrieben wird, dass diese Geschichte erinnert wird, dass diese Geschichte auch historisiert wird. Und ich denke mir, Frauen müssen sich da einfach neue Wege und Methoden überlegen, wie das passieren kann, ohne dass die Geschichte dann sozusagen zwischen den Buchdeckeln verschwindet und konserviert wird und ihre Provokation und ihre Lebendigkeit verliert. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, sehr viele Orte, Frauenarchive, Frauendokumentationszentren, die versuchen hier eine andere Form der Archivarbeit auch zu machen und die irgendwie sagen, es geht nicht nur darum, die Erfahrungen von Frauen, die Geschichte von Frauen zu sammeln, sondern gleichzeitig besteht die Arbeit der Archive auch darin, diese Geschichte immer wieder neu zu erzählen und zu vermitteln, vor allem auch in Schulen zu vermitteln, an jüngere Frauen zu vermitteln, also hier auch einen Faden der Erinnerung zu spinnen, dass sozusagen hier eine Kontinuität hergestellt wird und diese Geschichte nicht verloren geht. Und es wird ja sehr bald auch in Bozen ein Frauenarchiv geben, wo die Geschichte der Frauenbewegung vor allem auch in Bozen in Südtirol gesammelt wird. Und ich denke mir schon, dass auch hier es vor allem darum gehen wird, nicht nur die Dinge zu sammeln, sondern vor allem versuchen, dieses Frauenarchiv als ein Ort der Diskussion zu verstehen, als einen Ort der Reflexion. Und Reflexion bedeutet einfach auch, dass man einerseits eben versuchen muss zu schauen, wie geht es weiter, was sind sozusagen die neuen Handlungsfelder für die Frauen. Aber gleichzeitig auch, und davon bin ich als Historikerin schon überzeugt, irgendwie zu schauen, welche Erfahrungen gibt es bereits und was können wir aus diesen Erfahrungen lernen und wo gibt uns die Geschichte eben auch Stärke und Identität, die uns befähigt, irgendwie den Blick oder den Weg in die Zukunft auch zu finden. Ja, also ich hoffe, dass ich einigermaßen verständlich war und ja. Ringraziamo le nostre redattrici, sono le 8:20, prima di sfondarci sulle patatine e le tartine abbiamo 20 minuti di tempo da dedicare al dibattito. Due domande velocissime. Una di volevo che chiariste un po' meglio come c'è stato su questo termine. Parecchia discussione a livello internazionale si sono accapigliati sociologi, antropologi, eccetera. Il termine genere, si siccome questo è un termine che non ci appartiene dal punto di vista culturale, è più un termine mutuato dalla situazione anglosassone più che dalla nostra situazione latina. Come anche dal punto di vista sociologico si è discusso molto su questo aspetto, no? il genere femminile, il genere maschile, quanto diciamo sia un discorso squisitamente culturale, un prodotto culturale, quanto invece non lo sia. C'è ancora una discussione aperta, volevo sapere un po' la vostra opinione su questo. Una seconda piccola, minima osservazione, giustamente la mia pace faceva presente che nella scuola spesso non c'è una storia femminile, però io mi chiedo, e anche questo appartiene un po' ai quadri sociali della memoria, per usare un'espressione sociologica, oppure sempre per quella forma di cancellazione, di auto, cancellazione di memoria e di identità, visto che poi la maggior parte dei docenti sono donne che insegnano storie. Ecco, grazie. Se ci sono altre domande, se no ricominciamo in ordine inverso. Partiamo dal locale e passiamo poi. Io credo che nell'insegnamento della storia si celebri una delle trasmissioni del potere culturale. Ogni popolo sceglie ciò che desidera trasmettere, ogni popolo, insomma, i suoi rappresentanti, gli intellettuali, le strutture, i ministeri stabiliscono quali cose sono memorabili e quali no. Poi le consegnano da trasmettere a chi esegue questo compito. La scuola è classicamente un luogo che siamo soliti chiamare di emancipazione passiva. Non c'è stata una lotta delle donne per conquistare la scuola. La scuola si aprì alle donne perché gli uomini la rifiutavano. Essendo un luogo di lavoro socialmente non molto rilevante, economicamente modesto e non nemmeno compensato da un grande prestigio culturale, gli uomini abbandonarono la scuola e la scuola fu offerta alle donne. Ma quando un luogo viene conquistato in questo modo, è un luogo che appunto chiamiamo di emancipazione passiva, cioè è certamente un allargamento della presenza pubblica delle donne, ma non ha il contenuto della coscienza. E quindi le donne a questo punto diventano le ripetitrici del messaggio ufficiale. È quello che di solito si dice, ma le madri educano i figli. Vabbè, ma la madre è colei che trasmette il codice del patriarca, non il proprio. E quindi questo spiega questa sordità della scuola, che continua a essere smemorata. Io ho fatto un convegno all'Università di Ferrara non molti anni fa, intitolato La scuola smemorata, perché appunto dimentica uno dei due generi, passo subito la parola per il genere, e lo dimentica perché è una questione di potere. È proprio. E anche i libri di testi vengono scritti per lo più degli uomini, no? Per esempio. Per questo... Sì, sul genere c'è poco da aggiungere a quello che diceva il signore prima, nel senso che è proprio così, cioè, il genere che ha una matrice anglosassone non fa parte della nostra tradizione culturale. L'Italia, per esempio, nel campo della storia venne introdotto il concetto di genere da un bellissimo saggio di John Scott, il genere come anti-gender, come un'utile categoria di interpretazione storiografica. Ci sono, quando in premessa avevo detto che termini come memoria, identità e genere sono termini appunto dai mille significati a seconda anche degli ambiti disciplinari, mi riferivo proprio a questo, cioè quindi c'è un'accezione sociologica di gender e c'è un'accezione che viene utilizzata nella storia delle donne di gender che non è detto che sia quella valida, insomma, però diciamo che è quella usata nell'ambito storico. Ed è appunto quella che vede nel gender una costruzione storicamente, una costruzione culturale come le altre. E quindi tende a mettere tra parentesi il dato biologico. Dopodiché il grande interrogativo, a cui non posso rispondere né io né la storia né nessun altro, suppongo, in questa fase, e quanto del femminile, del cosiddetto femminile, c'è di biologico e quanto è di storicamente determinato. Francamente è una risposta che io non sono assolutamente in grado di dare. Una grande scommessa, cioè capire, cioè sicuramente c'è un dato biologico nel femminile, questo è fuori dubbio, nel genere comunque, come c'è un dato biologico nel maschile. E quanto invece poi ci si influiscano i dati di costruzione, no? Costruzione storicamente data, questo non è dato assolutamente individuarlo, penso che non sarà facilmente individuabile. Una cosa soltanto volevo dire brevissima anch'io sulla formazione, perché prima avevo un po' troncato il discorso. Ecco, rispetto a un uso pubblico della storia, rispetto a quello che si diceva, probabilmente bisogna recuperare il valore etico di memoria e storia. Cosa vuol dire questo per quanto riguarda le donne? Una parola che ha usato Livia e su cui mi trovo molto d'accordo, cioè il problema della trasmissione. La trasmissione del sapere storico e la trasmissione dell'esperienza attraverso della memoria è una trasmissione che implica un procedimento di responsabilità. Allora, se noi usiamo questa parola chiave, responsabilità, nel nostro rapporto che ci lega, che ci dovrebbe legare con le giovani generazioni, con le studentesse o gli studenti in questo caso, è appunto quello il tema, cioè avere la responsabilità di trasmettere il proprio passato. E mi ricordo le cose che scriveva Anna Rossi Doria su questo saggio, appunto sulla memoria dello Shoah. E lui diceva una cosa molto giusta: è molto facile trasmettere la memoria dei torti subiti, è molto più difficile trasmettere la storia delle ingiustizie inflitte. Ecco, quindi l'assunzione di responsabilità nella trasmissione della memoria della storia penso che sia uno degli obiettivi che sicuramente dobbiamo porci. E per quanto riguarda poi la storia delle donne nella scuola, non si tratta appunto di fare il capitoletto in più aggiuntivo alla storia delle donne, si tratta di uno sguardo che sa che la costruzione del percorso storico della cultura, come nell'attività tecnica, come nelle tecnologie, come nella storia della scienza, è frutto sempre di due soggetti, di questa interrelazione tra due soggetti. Ci sono alcuni campi in cui le donne sono più presenti, il campo della cosiddetta cultura quotidiana, ma non solo, e ci sono altri campi invece in cui la diplomazia, la storia militare sono più presenti gli uomini. Si tratta di stabilire qual è la gerarchia delle rilevanze, come si dice in gergo, cioè di stabilire quali sono le cose importanti appunto che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. Sinora è stata una storia diplomatica, una storia di battaglie, una storia di grandi figure. Possiamo pensare anche a un altro tipo di storia, in cui non è che ci sono solo le donne o le donne sono un appendice in più, ma in cui ci sono uomini e donne che confliggono, che stringono reti amicali, reti di relazioni, complicità, insomma quella che è la vita reale, perché così la storia in effetti non è che dovrebbe essere che un pallido riflesso, ma della vita reale in fin dei conti. Potrei dire una cosa, anch'io ovviamente meno che mai potrei definire cos'è il femminile, che cosa c'è di biologico in questo. Devo dire che ogni volta che si fa questa domanda però e si esce piuttosto dal tentativo di raccontare i contesti storici, le forme in cui variamente si esprimono queste esperienze, io sono sempre molto insospettita dal fatto che quando si parla del femminile allora è sempre eterno, è da sé biblica, no? E questo che sia eterno mi fa pensare che tendenzialmente più che biologico è metafisico, ed è questo che mi insospettisce assai. Sì. Se non ci sono altre domande, prima di chiudere la serata vorrei riproporre lo spot di prima a favore di questa rivista Genesis, la rivista storica, anche perché il primo numero è dedicato al tema patria appartenenza, quindi un tema particolarmente importante nella nostra terra. segnalando che in questo numero c'è un saggio scritto a quattro mani da Margaret Lanzinger e Raffaella Sarti, due ricercatrici su tirolesi e altoatesine, una cresciuta in una famiglia italiana a Bressanone che poi si è formata all'Università di Bologna, l'altra cresciuta in una famiglia su tirolesi di San Candido che poi si è formata all'Università di Vienna, attualmente ricercatrici presso queste università, che hanno scritto un saggio intitolato Tra Sudtirolo e Alto Adige, voci di una terra di confine. Segnalo inoltre anche l'articolo di Patrizia Cordin intitolato Nazione, Patria, Madre Patria, la questione lessicale, lo segnalo con particolare interesse perché è una delle relatrici del penultimo incontro dedicato a memoria e identità linguistica. Vi ricordo che il prossimo incontro non è lunedì, ma è martedì 4 novembre, l'argomento memoria e identità di classe con Cesare Bermani, Marco Carau e Giorgio Tirini. Allora è martedì 4 novembre. Sì. Faremo martedì prossimo in quanto lunedì è il giorno di chiusura. Ecco, vi devo con dispiacere comunicare che purtroppo il buffet non ci sarà perché è successo qualcosa di grave e non sono arrivati in tempo. Li abbiamo cercati e purtroppo abbiamo ricevuto notizie pessime. Ecco, quindi vi ringrazio dell'attenzione.